alten Tagen und alle Bäume tragen wieder ihr festliches Kleid. Leise klingt das Banjo durch Tal der tausend Weiden und weckt nun ihn und beiden Bilder der Jugendzeit. Geht ein Rauschen durch Wälder und Baum. Leise singt der Südwind ein Lied aus alten Tagen und alle Bäume tragen wieder ihr festliches Kleid. Leise klingt das Band.